Sie war dann auch diejenige, die auszog. Als ich von einer Geschäftsreise nach Boston zurückkehrte, fand ich nur noch eine kurze Nachricht vor. Es waren die üblichen Floskeln, wie man sich wahrscheinlich denken kann. Kann so nicht weitermachen, muss ein neues Leben anfangen, ein neues Kapitel aufschlagen, bla bla bla. Der einzige originelle Gedanke fand sich als Nachsatz unter ihrem Namen. Offenbar musste sie das noch unbedingt loswerden. Ich liebe dich immer noch, aber zugleich hasse ich dich. Ich gehe, bevor der Hass alles andere beherrscht. Ich muss wohl nicht ausführen, dass ich mich ganz genauso fühlte. Am nächsten Morgen rief Officer Zane an. Ich saß gerade beim Frühstück und löffelte lustlos glutenfreie Chex-Knusperflocken, damit ich für den heutigen Tag etwas im Magen hatte. Er sagte, die Autopsie sei abgeschlossen, Alita Bell, Ehefrau von Henry und Mutter von Jacob und Joseph Bell, sei an einem Herzinfarkt verstorben. Der Pathologe meint, es sei überhaupt ein Wunder, dass die Frau so lange durchgehalten hätte. Ihre Herzgefäße wiesen zu 90% Blockaden auf, aber das sei noch nicht alles. Laut Befund ist das Herzgewebe an etlichen Stellen vernarbt, was auf frühere Infarkte hinweist. Und diese stillen Infarkte wiederum, naja, ist ja auch egal. Nein, bitte fahren Sie fort. Zane räusperte sich. Jedenfalls, der Pathologe meint, selbst diese kleinen Infarkte, die man nicht mal merkt, könnten die geistige Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Was gut erklären könnte, dass sie manchmal glaubte, ihre Kinder wären noch lebendig. Ich war kurz in Versuchung, diesen Punkt richtigzustellen. Die Kinder seien sehr wohl lebendig, jedenfalls halblebendig, und ich hätte noch nie einen Infarkt gehabt. Fast wäre mir das rausgerutscht. »Mr. Trenton? Hallo? Weg?« »Ach, ich musste das nur kurz sacken lassen«, sagte ich. »Heißt das, ich bin aus dem Schneider?« »Leider nein, die Untersuchung der Todesursache ist damit nicht abgeschlossen, und Sie haben nun mal die Leiche gefunden.« »Aber wenn es doch ein simpler Herzinfarkt war, oh, das war er, aber die toxikologischen Ergebnisse zu Ihrem Mageninhalt und so kommen erst in ein paar Tagen. Ist aber reine Routine.« Für mich steckte mehr dahinter. Offenbar wollte Andy Pelly sicher gehen, dass Ellie Bells Last-Minute-Alleinerbe ihr nichts ins Frühstück gemixt hatte. Digitales ins Rührei beispielsweise. Unterdessen redete Zane unverdrossen weiter, so dass ich irgendwann den Anschluss verlor und nachhaken musste. »Ich sagte, es gibt da noch ein Problem, das nicht alle Tage vorkommt«, erklärte er mir. »Wir haben einen Leichnam, aber keinerlei Verfügung, was die Beerdigung betrifft. Andy Pelly meint, Sie seien da unser Ansprechpartner.« »Moment, wie war das? Ich soll eine Trauerfeier ausrichten?« »Naja, Feier ist vielleicht zu viel gesagt. Ich wüsste nicht, wer da kommen würde, außer den Brückenwärtern und vielleicht Lloyd Sunderland vom Festland drüben.« »Ihre Kinder würden bestimmt kommen«, dachte ich, »auch wenn sie keiner sieht, außer vielleicht Ihr Ersatz-Daddy.« »Vic, Mr. Trenton, haben Sie mitbekommen, was ich gesagt habe?« »Aber natürlich, sicher. Ich habe Kontakt zu Ihrem Anwalt, der bis zum Abschluss dieser Sache wohl auch meiner sein dürfte. Ich rufe ihn später an, wenn die Kanzlei geöffnet hat.« »Gute Idee, tun Sie das. Und haben Sie noch einen angenehmen Tag?« »Als ob.« Mir war der Appetit vergangen. Diese komischen Reisflocken schmeckten sowieso nicht. Ich spülte die Schale aus, »Sieh uns an«, und stellte sie in den Geschirrspüler, »Zieh uns an«, und fragte mich, wie es nun weitergehen sollte. Als wüsste ich das nicht längst. »Spazieren gehen! Fahr uns!« Mein Widerstand gegen diese Gedanken, teilweise meine Gedanken, das war ja das Schlimme, währte nur kurz. Kaum hatte ich mir etwas angezogen, kapitulierte ich auch schon. Ich ging in die Garage und packte den Kinderwagen an den Griffen. Augenblicklich durchströmte mich das Gefühl einer großen Erleichterung. Meine oder ihre oder unser beider, keine Ahnung, jedenfalls ließ das Kopfkino nach. Ich überlegte, ob ich mit dem Kinderwagen bis zur Schranke im Norden laufen sollte, obwohl ich wusste, dass das dumm wäre. Jacob und Joseph hatten jedoch bereits wesentliche Schaltstellen in meinem Kopf besetzt. Je öfter ich tat, was sie wollten, desto leichter konnten sie mich steuern. Was ich im Gästetrakt gesehen hatte, ließ mich nicht los. Erwachsenenkörper mit vom Gift angeschwollenen Kinderköpfen. Sie waren im Tode gewachsen und dennoch die gleichen geblieben. Sie hatten den Willen ausgewachsener Männer, aber die schlichten, selbstsüchtigen Impulse kleiner Kinder. Sie waren mächtig und gleichzeitig auch völlig wahnsinnig.